Hallo, ich bin Marco. Und ich bin der Chris. Ja, und wir probieren es mal. Wünschen viel Spass. Wir werden es folgendermaßen strukturieren. Zuerst werden wir ein bisschen darüber schwätzen, was wir gesehen haben, DVDs und Kino. Dann ein paar Filmnews. Und wie das alle machen im Januar, ein bisschen zurückschauen auf 2009 und natürlich auch das ganze Jahrzehnt. Und zum Schluss reden wir dann über aktuelles Kino-Release und das ist das mal The Imaginarium of Dr. Parnassus von Terry Gilliam. Das letzte Werk von Heath Ledger, der leider ja im 08 verstorben ist. Und ja, lassen wir doch mal los, was ich diese Woche gesehen habe. Ich habe Peter Jackson seinen neuen Film gesehen, The Lovely Bones. She's dead, isn't she? I was 14 years old. You're a salmon girl, right? When I was murdered. Very sorry. My father had the pieces. It had to be someone she knew. But he couldn't make them fit. Why won't you listen to him? Because you need evidence. There's definitely something wrong with this guy. Would you please wait for the police? My murderer didn't understand how much a father could love his child. The Lovely Bones, rated PG-13, this Friday. Peter Jackson, der durch die Lord of the Rings Trilogie bekannt wurde, ist vorher eher kleine Horror Gore-Film gemacht hat, außer Heavenly Creatures, glaube ich. Genau, das Lesbendrama mit Kate Winslet. Hast du den mal gesehen? Nein, noch nicht Leute auf der Ausstapel. Weil das sei jetzt wieder ein Return zu dem. Und Lovely Bones geht um ein Mädchen, ein 14-Jähriges, wo ermordet wird, vom Stanley Tucci übrigens, was sehr toll ist in dem Film. Und dann in einer Art Zwischenwelt zwischen Himmel und Erde und Hölle und weiss nicht wo gefangen ist. Und muss dafür sorgen, dass die Familie, gespielt von Mark Wahlberg und Rachel Weisz, die Identität vom Mörder herausfindet und sie kommuniziert mit ihnen ein bisschen. Und es ist also leider weder Hans noch Heiri. Also, der arme Hans. Ja, es ist absolut, es schwankt zwischen Fantasy, Thriller und Familiendrama und alles ist eigentlich ganz unausgegart. Das heisst, da wird wieder zu viel sein eigentlich, also eigentlich wirklich. Genau. Und dann hat er auch ein Budget von, weiß nicht, 150 Millionen oder ich keine Ahnung. Gut, also Peter Jackson hat sicherlich seit der Ring-Trilogie hat er eine Narrenfreiheit, wie auch unsere andere Regisseurin hat. Genau. Aber was auch bei so einem Film gar nicht nötig gewesen wäre, weil es ja eigentlich um das menschliche Drama geht und all die komische Zwischenwelt-Sequenzen, die kitschigen mit irgendwie Postkarten Neuseeland-Hintergrund und so weiter, die dienen da nicht wirklich viel zur Sache. Und man ist extrem emotional distanziert von dem Ganzen. Und Mark Wahlberg natürlich. Ja. Ja, wie spielt er, liebe Mark? Marky Mark. Hast du Happening vielleicht gesehen? Ja. Etwa so. Das heisst, wieder weit entfernt vom Departed New. Genau. Also, alles in allem überhaupt nicht zu empfehlen. Eine sehr grosse Enttäuschung. Und ja. Aber ich bin auch sowieso nicht der wahnsinns Peter Jackson-Fan. Ich habe schon King Kong extrem zu lang gefunden. King Kong war natürlich aufgeblasen. Definitiv. Und es hat definitiv zu viele Charaktere drin gehabt. Das musst du eigentlich lassen. Aber Peter Jackson ist dann gut, wenn er optisch auftrumpfen kann, wenn er wirklich kann einen Wow-Effekt erzielen, wo dann das Zuschauer wirklich nur noch Wow denkt und eigentlich der Rest scheißegal ist. Ja, aber stell dir mal vor, dass Spielberg hat Lord of the Rings inszeniert. Zum Beispiel. Mhm. Also Storytelling-mässig wäre das wohl schon ein bisschen besser rausgekommen als verruckelte Zeitlupe und ewig sind Kamerastarren und also er hebt sich einfach nie zurück mit seinen Art. Wollte irgendwie Emotionen überbringen und überladet es dann so, dass es schlussendlich also, nicht funktioniert. Der Film schlussendlich, finde ich, hat sehr gut funktioniert. Und ich würde sagen, das Geld, das er eingespielt hat und die Oscar, die er abgeräumt hat, hat er zu Recht abgeräumt. Weil Herr der Ringe ist jetzt einfach das Ding gewesen um die Jahrtausendwende. Das war ein bisschen nachher gewesen. Und ja, ich würde sagen, da kommt lange nichts mehr so etwas Avatar in Ehren, aber da kommt leider, da kommt leider nichts mehr so etwas Riesiges. Das werden wir sehen. Mrs. Lewis, I have an offer to make. If you push the button first, you will receive a payment of $1 million. Second, someone in the world will die. We have to save your son or your wife is gonna die. How's she gonna die? You're going to kill her. There are always consequences. The Box, rated PG-13. Eine nächste Enttäuschung war The Box von Richard Kelly. Richard Kelly, die Leute, wo der Name total unbekannt ist, das ist der Typ, der einen Film namens Donnie Darko gedreht hat, mit dem Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle, wo schlussendlich dann niemand mehr rausgekommen ist. Und immer noch tausende von Theorien im Internet umgeistert, nicht mal einen allfälligen Director's Cut hat bei dem Film irgendetwas können, ja, klar machen. Der Nachfolger Southland Tales ist, glaube ich, recht drunter gekommen. Der ist drunter gekommen, in Cannes auspfiffen worden und es ist wirklich ein sehr spezieller Film. Er mischt auch wieder alles Mögliche zusammen, aber schlussendlich, wie auch bei Donnie Darko, muss man sagen, wenn der Film fertig ist, hat man leicht das Gefühl, so, mol, das ist, ich bin zwar nicht rausgekommen, aber ich bin unterhalten worden, ich habe das Gefühl, er macht Sinn, aber eigentlich auch nicht. Also, der Effekt hat er wieder angebracht. Einfach der Film Southland Tales ist mit 2,5 Stunden einfach definitiv zu lang. The Box reiht sich in dem Fall eigentlich nahtlos an, nur vom Erfolg her nicht, ist gefloppt in Amerika. Bei uns erst jetzt gerade diese Woche im Kino gestartet. Was natürlich sehr komisch ist, weil in einem Monat kommt bereits die DVD raus. Dass man so einen Schnellschuss versucht, bei uns noch ein bisschen Geld einzuspielen. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil es ist ein Film, der von der Ausgangslage lebt. Es Bärli, Cameron Diaz und James Marston, der Cyclops, genau. X-Men. Kriegen die Besuch vom, sag's mal schnell, Knurli. Vom Knurli. Und der bringt eine Schachtel mit einem Knopf drin und sagt, ja, wenn du da drauf drückst, dann stirbt irgendjemand auf der Welt, den du nicht kennst. Und ich kriege $1 Million, ihr habt 24 Stunden Zeit, macht eine Entscheidung, drückt den Knopf oder nicht. Und das ist eigentlich eine spannende Ausgangslage. Ist, glaube ich, auf einer Kurzgeschichte basiert vom Herrn Matheson, der schon I Am Legend geschrieben hat. Das ist so. Okay. I Am Legend hat mich inzwischen überhaupt nicht begeistert. Das ist einfach zu wenig aus dieser Situation gemacht worden. Ja gut, das liegt ja jetzt nicht am Buch wahrscheinlich. Das sei ja irgendein Kult. Aber Kult ist noch viel und gelesen ist noch leicht. Auf jeden Fall ist das eine tolle Ausgangslage. Es spielt in den 70er Jahren, es geht um NASA, Marsforschung und so weiter. Und, aber eben die erste Hälfte ist spannend, was um die moralischen Fragen geht und so weiter. Aber sobald dann mal Spoiler, der Knopf gedruckt wird, also ich meine, der muss ja gedruckt werden, sonst ist ja keine Geschichte. Also eben wird das Ganze wieder mysteriös mit mehreren Ebenen von, also ja, er verliert auf den Faden und ist also leider auch nicht zu empfehlen. Dann habe ich wieder mal einen Klassiker aufgeholt, und zwar Singing in the Rain mit dem, ist das der Fred Astaire oder der Gene Kelly? Es geht um einen Typ, der also im Regen singt. Ja, und im Regen singt. Nein, und interessanterweise geht es um, was wir nachher noch weiter drauf kommen, beim Thema 3D, geht es darum, wie der Tonfilm die alte Garde der Schauspieler sozusagen, von den Stummfilmen verdrängt hat, weil die natürlich eine total andere Spielweise hatten, als nachher Dialoge auch reden und gehört werden. Und mit einfacher Mimik ist damit nicht mehr da gewesen. Genau, und irgendwie Schönheiten mit Piepsi-Stimmen ist dann halt ein bisschen das Problem gewesen. Und um das geht es im Film, schöne Musical-Nummer und wirklich toll. Und ich habe es jetzt endlich gesehen, weil das muss man ja gesehen haben. Was man auch gesehen haben muss, ist The Departed von Martin Scorsese. Ein Remake von... Der erzählt gerade der... Das ist ein Remake vom Hongkong-Film in Infernal Affairs. Der Hongkong-Titel fällt mir jetzt momentan nicht irgendwie. Mo Gan Do, so irgendetwas. Die Ausgangslage ist wie bei beiden wie folgt. Ein Undercover-Agent von der Polizei schließt sich in ein Gangster-Syndikat ein. Im Remake gespielt von Leonardo DiCaprio. Im Infernal Affairs ist das der Tony Leung. Der Tony Leung, vielleicht der meist bekannte Film wie Hero oder Radcliffe. Und die Gangsterpartei ist natürlich nicht blöd und tut ihrerseits auch einen Spitzel bei der Polizei einschliessen. Im Remake das der Matt Damon und das im Original ist das der Andrew Lau, den die meisten kennen von House of Flying Daggers. Weißt du eigentlich den Gangsterboss im Original? Eric Tsang, das ist ein Schauspieler, der eigentlich in Hongkong eher bekannt ist für Comedy-Nummern. Man kann nicht richtig ernst sein, der dicklich Mann, der immer lächelt. Das ist ein kleiner Schwachpunkt in diesem sonst eigentlich recht gelungenen Film. Ich muss auch sagen, jetzt in dieser Hinsicht, Jack Nicholson macht in diesem Film auch nicht viel anderes als die ganze Zeit lachen. Und wer weiss jetzt nie, kann man jetzt die Person ernst nehmen? Sollte man das ernst nehmen? Dass das Overacting, das er wirklich betreibt, definitiv. Oder wie siehst du das mit dem? Jack Nicholson? Ja, ernst nehmen kann ich den nicht, nein. Also, es ist eigentlich eine Karikatur von einem Gangster, oder? Wie man sich das vorstellen würde. Ja. Aber trotz allem, der Film ist so, hat so ein Tempo, ist so gut geschnitten vor allem auch. Und Leonardo und Matt Damon sind natürlich super in der Hauptrolle. Und auch interessante Wendung und ein Ende, wo man nicht mehr so oft sieht. Ein Ende, das definitiv aufräumt, muss man sagen. Also jetzt im Gegensatz zum Original ist leicht abgeändert. Yep. Das Original, die das Original zuerst gesehen haben, werden sich durch die Part einigermaßen durchquälen müssen, weil 2 Stunden wird eigentlich das erzählt, was Infernal Affairs nur 1 Stunde braucht. Das heisst, das Ganze ist richtig aufblasen. Yeah. Infernal Affairs geht 1,5 Stunden lang, der Departed 2,5 Stunden. Aufgefüllt wird die Part natürlich von unzähligen Fucks. Genau. Das Wort Fuck wird etwa 250 Mal gebraucht. Wunderbar, und von den Leuten, die wir es am liebsten hören, zum Beispiel Alec Baldwin. Mark Wahlberg. Genau. Übrigens, ganz toll, der Mark Wahlberg. Mal für einmal, ja. Nach vielen Flops. Ich finde sowieso, er sollte mal eine richtige Komödie machen. Ist jetzt, glaube ich, etwas geplant mit dem Will Ferrell zusammen, ein Buddy Cop Film. Okay. Also da würde er vielleicht noch funktionieren, weil wenn er dramatisch probiert, dann... Anyways, für mich 6 Sterne, Departed, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Jo, was hast du so gesehen? Ja, ich habe mich auch wieder mal durch ein paar Klassiker, nicht gerade sagen, durchgequält, aber durchgeschafft. Jetzt hat ich noch mal gesehen Sweeney Todd, Verfilmung von einem Musical. Once there was a time when a man ruled without mercy. Where's my wife? She's gone. And he's got your daughter. These are desperate times, and desperate measures are called for. This Christmas, Sweeney is coming, and justice will be served. How about a shave? Johnny Depp, in a film by Tim Burton. In der Hauptrolle Johnny Depp und Helena Bonham Carter. Bonham Carter, vielleicht eher bekannt als Marla in Fight Club. Oder als Ehefrau vom Regisseur. Natürlich vom Tim Burton, der die ganze Sache da geführt hat. Story, es geht um einen Barbier, also einen Typ, der gerne rasieren und dafür noch Geld entgegennimmt. Er wird von seiner Geliebten getrennt und ins Gefängnis gesperrt, weil der Richter sich in seine Frau verliebt hat. Er verbringt dann 15 Jahre in einem Loch und seine Frau begeht dann Selbstmord, weil sie es nicht mehr ertragen kann. Und die Tochter, die lebt dann bei dem Richter, der dann die Familie auseinandergerissen hat und 15 Jahre später dürst dann krachen. Die Story ist wirklich sehr einfach gehalten und das ist eigentlich fast das Einzige, was man vorwerfen kann. Komm, jetzt darfst du. Nein, du darfst gerne reinreden. Also das ist schon Baron Cohen. Ja, das also, aber erzähl du zuerst mal, wir kommen sicher noch zu diesem Punkt. Also, die Story ist wirklich sehr einfach gehalten, sind super Musical-Nummern dabei. Manchmal stockt es halt ein bisschen in den Songs, weil sich nicht gerade alles reimt, aber ja, man kennt das als allgemeines Phänomen im Musical, da werde ich auch nachher wieder drauf sprechen kommen, zum Review zu Repo. Ja, der Film hat sehr brutale Szenen, da werden wirklich Kehlen in Aufnahmen durchgeschnitten, also überhaupt nichts für Zorbe beseitigt sein. Aber und also jetzt, absolut schön, eigentlich. Eigentlich schön, ja, es ist alles schön komponiert und der rote Lebenssaft, der rote Lebenssaft, der sieht, ja, mal, also Künstler ist top, es ist wirklich, ja, wir würden sagen, ein Kunstwerk, wirklich jedes Bild könnte man sich eigentlich irgendeinen Printscreen machen und irgendwo an die Wand hängen. Also optisch wirklich top. So, und jetzt kommen wir zu deinem Bruno, Schrägstrich Borat, Schrägstrich Ali G. Ja, also sorry, also er hat einfach tonal, also überhaupt nicht in den Film reingepasst. Also er ist einfach, er spielt einen italienischen konkurrierenden ja, Barbier, also, oder? Genau, ja. Also eigentlich gibt er sich eigentlich nur aus als Italiener. Eigentlich ist er auch ein Brit. Ein ehemaliger Schüler von Benjamin Barker, so hat das Winnie Todd früher noch geheissen. Ja, er passt. Komischerweise ist er mir jetzt gar nicht so schlecht eingefahren, der Sacha Baron Cohen. Aber neben so Alan Rickman und... Alan Rickman hat mich jetzt eher gestört mit seinem Gesingen. Ich meine, seine schwerfällige Stimme, dass er, nein, das passt irgendwie nicht. Dass er, nein, das, da, ach, immer aufdacht, dann denkt, nein, bitte, sing nicht, Junge. Komm, lass sein. Nein, bitte nicht. Da hätte Baron Cohen noch ein bisschen länger singen können, wenn der Rickman ruhiger gewesen wäre. Ich hatte den Bier da. Mir ist auch die ganze Nummer, da ist so, er ist auch der Einzige, der irgendwie ein farbiges Kostüm eigentlich hat. The King of the Barbers, the Barber of Kings, and buongiorno, good day. Aber halten wir es jetzt lang mit dem lieben Sweeney auf. Wir bleiben auf der Fantasy-Schiene. Und zwar habe ich geschaut, Mirror Mask, das ist ein britisches Fantasy. Ein sehr unbekanntes, es ist zu Lugano gelaufen, am Filmfestival, aber auch schon lange her, im 05. Geschichte handelt von einem jungen Mädchen, wo mit Eltern zusammen auf einem Zirkus arbeitet. Und dann sie irgendwann genug hat von all dem Trubel und der Vater ist immer fröhlich und ja, sie will einfach ausbrechen, sie will eigentlich ein normales Leben führen. Dann hat die Mutter, wird von einer Krankheit befallen, müsste dann operiert werden und dann in der Nacht, wo die Mutter sollte operiert werden, träumt sie einen speziellen Traum, einen sehr fantasievollen Traum, wo sie dann in eine völlig andere Welt reinkommt, wo völlig schräg ist. Da gibt es Gorilla-Pinguin und sonst komische Gestalten mit komischen Hüten. Ein sehr eigenes Fantasy. Also man muss sich wirklich darauf einlassen. Motiv von Schneewittli lässt sich genau gleich finden wie King Kong. Und ja, es ist ein bisschen ein Fantasy-Populi. Einfach alles irgendwie reingerührt. Und der eine wird zu viel sein. Leute, die sich daran freuen können, mal etwas anderes zu schauen als der übliche Hollywood-Mischmasch, ist eine willkommene Abwechslung. Und wie sieht es aus? Sieht es aus sternlihaft? Oder? Nein, wie... Die Machart. Ich habe eben ein paar Trailer und so gesehen, also es ist schon eher so absichtlich... Es ist absichtlich verfremdet, ganz verfremdet. Es kommt einem wirklich vor wie ein Traum, alles, vieles ist unscharf. Man wandelt eigentlich wie die Hauptperson durch eine Traumwelt. Ja. Eigentlich ein wiederkehrendes Thema, Lovely Bones, Parnassus. Ja, so kann man sagen, ja. Also, er möchte einfach den Zuschauer ein bisschen die Fantasiewelt entführen. Man muss sich wirklich darauf einlassen können. Aber ich habe das Gefühl, jetzt wiederhole ich mich eigentlich nur. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema, wenn du nicht noch etwas da. Nein, das ist gut, hast. Ich freue mich auf den Film. Und by the middle of the 21st century, organ failure had become a worldwide epidemic. But GeneCo was there to satisfy the demand for organ replacements. The problem is, if you miss a payment, GeneCo sends out the repo man. And when he finds you, your time is up. Repo? The Genetic Opera. Das ist, wieso lachst du jetzt? Vom Regisseur von Saw, weiss nicht, von 23? Von Saw 2, 3 okay. und 4. Der Darren Bousman, genau. Ja, ja. Der liebe Siech. Der arme Siech hat zuerst müssen die paar Saw-Filme drehen, bis man wirklich sein Herz brecht. Das ist wirklich ein Herzprojekt von ihm gewesen, das Repo-Ding. Er hat das wirklich zuallererst wollen machen und hat sich jetzt müssen mit Saw profilieren. Bei den Fans ist er angekommen, aber bei den Kritikern ja. weniger. So ist sowieso seit Teil 1 eigentlich nicht mehr der Rede wert. The Generic Opera, ich würde sagen, seit Rocky Horror Picture Show wieder mal ein richtiges Grusical, ein sehr abgefucktes Ambiente, spielt in der Zukunft, wo eine Firma das Organ Organdarlehen, kann man eigentlich sagen, tut vergeben. Das heisst, du kommst ein lebenswichtiges Organ über und wenn du dann eine gewisse Zahl gezahlt hast, kommt der ominöse Repo-Man und entfernt dir, lieb singen natürlich, bis du in einem Grusical gehört, entfernt dann deine Organe und dann ist dann Tschüss gebüsch. So kommt ein Repo-Man so bekannt vor? Repo Man. Es ist ein Film, der Repo Man heisst. Gibt's auch? Ich weiss, ja. Ja? Ich habe jetzt hier. Habe ich da noch eine Verbindung? Aber dann schneide ich das raus. Aber es gibt einen Repo Man, glaube ich. Ja? Okay. Also, Repo Man, mal etwas Neues zu all dem Superman, Spider-Man, wo wir auch noch nachher noch dazu sprechen mit Batman und all der Spass. Es ist ein sehr lustiges Grusical und obwohl Paris Hilton mitspielt, ist der Film gelungen. Darum ist sie ja Grusical, oder? Sie hat ein paar ganz schöne Szenen, wo der Schönheitswahn ein bisschen auf die Chippe nimmt. Yep. Sie lässt sich wirklich zu viel mal operieren und ja, wer schadenfreudig ist, wird da eine Szene, wo Paris Hilton drin ist, sicher Freude haben. Die Musik, das wäre mein nächster Punkt gewesen. Jawohl, das ist, es muss es gelungen betrachtet werden. Es ist von Operettennummern bis zum Rock ist alles dabei. Es wird frisch, fröhlich gemischt und hat dann, der Schluss ist zwar ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen verhauen, einfach nicht so gelungen. Aber schlussendlich kann man von einem guten Werk ausgehen. Man muss sagen, gut, mehr nicht. Also, er wollte einfach manchmal zu viel, zu abgefuckt sein und schiesst ein paar Mal über das Ziel hinaus. Aber man kann von einem gelungen Werk reden. I want you to do me a favor. What? Kill me. What? I'm sick. Don't make me suffer. Can you at least give me like a night to think about it? Ha! You would do it! You're a murderer! Are you crying right now? I don't think I am. How are you feeling? I'm feeling good talking to you. I don't want to get your hopes up, but we may have beaten this thing. Did anybody ever tell you your accent's very thick? I've been trying to build this cabinet I bought from you guys. Dann verlassen wir mal die ernsten Gegner und gehen zu den Funny People. Das neueste wäre vom Job Abatov. Job Apatow. Apatow, ja, what else? Es ist ja einfach, jo. Der nette Herr, der uns mit Filmen wie 40-Year-Old Virgin, Knocked Up und Superbad, genau, und Pineapple Express. Und es hat sich ein ganzes Team gebildet um den herum. Genau, ich meine, Seth Rogen wäre heute nichts ja. ohne den nette Herr, oder? Oder auch Jonah Hill, der Fettsack aus Superbad. Ich mein, Danny McBride, ja, und die, wie es alle heissen. Ja. Well, lustigerweise, glaube bei uns nicht so. Nein, wahnsinnig. Nicht wirklich, nein, die haben nicht wirklich eine grosse Fanbasis, aber natürlich trotzdem können wir da nichts sagen, oder? Ich meine, die Filme kommen sowieso zu uns und dann können wir nicht sagen, die passen zu uns einfach nicht. Man muss sagen, es ist anders als seine anderen Werke, es ist ein sehr witzloses Ding, obwohl der Film Funny People heisst. Es geht einfach darum, wie ein alternder Komiker Nachricht bekommt, dass er stirbt. Und dann verliert der Film sich eigentlich in sinnlosem Blabla und oh, das Leben könnte doch so schön sein. Und der Film geht effektiv 2,5 Stunden und man muss wirklich sagen, für eine Komödie ist das schlichtweg zu lang. Ich weiß, aber nicht, ist es eine Komödie? Die Frage ist, ist es wirklich eine Komödie und hat manchmal so komödiantische Sachen drin? Der Eric Banner spielt irgendeinen Australier, der völlig durchtickt und so over the top spielt und da weiss man es nicht. Rein von der Story her müsste man den Film eigentlich ernst nehmen. Und wenn man dann die Person sagt, dann sagt ja, die passt aber hin und vorne drin, weil der Film sollte eigentlich Serious People heißen, nicht Funny People. es soll eigentlich eine Hommage sein an die Stand-Up-Comedian. Der Judd selber war ja Stand-Up-Comedian. Ja, es sollte echt ganz eine Hommage werden, aber für eine Hommage ist es einfach zu witzlos und einfach zu viel zu ernst. Ja, aber es hat noch viele gute Ausschnitte von klassischen Stand-Up. Die Stand-Up-Auftritte beschränken sich eigentlich hauptsächlich auf so 1-Minuten-Auftritt, wo einfach irgendwie deplatziert wirkt im ganzen Film. Es wird vornehmlich über die Ländergegend von Männli und Weibli geschnurrt. Das heisst, ja, unterstes Niveau. Muss man den Film gesehen haben? Ich finde nicht. Ich sage, da ist man besser bedient mit einer ganzen DVD-Box mit Saturday Night Live. Okay. Ja gut, das war's gesehen von was wir geschaut haben. Jetzt gibt es einige Filmnews, mehr oder weniger aktuell. Zum Beispiel der Ridley Scott ist ja dran oder wahrscheinlich schon fertig. Er ist schon fertig. Also der Trailer ist ja schon draus. Robin Hood mit Russell Crowe. Ja, mit unserem Lieblingsgladiator. Genau, mit der gleichen Frisur. Also, wenn ich den Trailer gesehen habe, ist wirklich... Also, Gladiator 2. Genau, was ist da der Unterschied? Außer der Pilbogen. und Studios, die anscheinend Druck auf ihn ausüben, dass er das jetzt noch bearbeitet, um es in 3D können rauszubringen. Weil, wie wir wissen, hat ja Avatar 1,5 ist er inzwischen und ich hoffe, dass er den schönen, aber auch sehr, nicht sehr beliebte Titanic mal von dem Platz 1 können. Das wird, glaube passieren, weil er läuft erst 4 Wochen und wird wohl schon noch ein bisschen in China ist auch erst angelaufen, also ich sagen, da kommt noch ein bisschen Geld rein. Jetzt muss ich natürlich sagen, ist das jetzt Fluch oder Segen, das ganze 3D-Zeug dank Avatar? Es nimmt viel Geld ein, ohnehin. Kinobilette sind auch teurer durch das. Es gibt verschiedene Modelle. Kita zum Beispiel gibt Brille für 2 Franken ab. Die kann man dann aber effektiv behalten. 3 Franken. 3 Franken. Zürich. Wir sind in Zürich, okay. andere Kinos wie Pate, da kauft man ja... Defekte Brillen kommt man da über und muss dann nachher wieder abgeben. Also, ja... Rein vom Geld her lohnt sich die Idee natürlich, ist lukrativ. Und nach dem letzten Ridley Scott Flop, man kann es leider nicht anders sagen, ist es das letzte Film gewesen? Kingdom Body of Heaven? Body of Lies. Body of Lies ist der letzte. Der zweitletzte. Wäre das etwa Kingdom of Heaven? Das wäre etwa Kingdom of Heaven. Leider. Aber Director's Cut. Super. Aber finanziell, natürlich finanziell ist ein Reinfall gewesen, man muss wirklich sagen. Und mit Gladiator hat er sich eben ein bisschen Narrenfreiheit erspielt eigentlich. Hat er mit Kingdom of Heaven sein Mammutprojekt können realisieren. Wie fest er im Schnitt schlussendlich können drehen bei der Kinofassung, das wissen wir nicht. Jedenfalls hat er noch einen Director's Cut von 4 Stunden. 4 Stunden rausgebracht und laut meinem Kollegen nebenan sagt anscheinend sehr gelungen. Natürlich. Und jetzt kommt er wieder mit so einem historischen Schinken, Robin Hood. Und jetzt fragt man sich, ob man mit dem 3D eventuell dort noch ein bisschen Geld rauskitzeln könnte. Was meinst du, glaubst du, dass man aus dem Robin Hood da jetzt wirklich muss die Pilbogen aufeinander auf Zuschauer zufliegen sehen? Also ich habe die Angst, dass es ist, wie es immer ist bei Studios, sie sehen etwas, wo Erfolg macht und nachher muss es einfach 1000 Kopien geben. Also da geht es jetzt nicht um Kopien von irgendeinem Genrefilm, der Erfolg hat, sondern eben, dass das 3D einfach nächstes Jahr, also das Jahr eigentlich der grosse Anteil von der grossen Filme wird in 3D sein. Und schlicht und einfach, weil man daheim das Erlebnis nicht kann reproduzieren bis jetzt. Also die Fernseher sind auf das Weihnachtsgeschäft geplant, eigentlich auch schon. Aber darum hoffen sie sich halt, dass die Leute mehr ins Kino gehen. Und es hat funktioniert, dass ja das erste Mal seit 7 Jahren, glaube ich, mehr Leute ins Kino, also Kinoeinnahmen als DVD-Verkäufe. Und von dem her finde ich das toll. Aber ich finde halt einfach, dass... der Film schon im Vornherein sollte geplant sein für 3D, dass der Regisseur schon weiss, er macht das in 3D, schon die Technologie einsetzt. Wenn man das noch einer so in letzter Sekunde drauf schmeißt, wird der Film wegen dem nicht besser. Ist jetzt einfach schon geworden vom Startdatum oder muss er sich jetzt einfach sputen? Nein, man muss einfach sputen. Müssen sich sputen. Und von dem her finde ich. Und in der Schweiz natürlich habe ich immer noch die Angst, dass mir die Untertitel sind ja so teuer. Anscheinend für 3D-Film. Das sage ich. Also, was auch immer der Grund ist. Und weißt, hast du da nähere Infos? Ich habe nicht nähere Infos. Ich habe gedacht, Alice in Wonderland ist das Nächste und ich habe schwer Angst, dass Alice in Wonderland wieder bei uns nur auf Deutsch wird laufen. Das ist die Kinder, ja, genau. Dings, aber ich habe keinen Bock, irgendwie ein Klassiker von der englischen Literatur, sagt meine Freundin, die Englisch studiert, dass ich schaue, wenn man das übersetzt. Gerade schon, weil es die Worte sind und also allgemein sind wir ja, ja wir sind Boykottierer von Synchronfassungen, ja. Aber das mit dem 3D meinst du, das hat keinen Einfluss. Das ist einfach zu allgemeines Problem. Ich will nicht sagen, ein Problem, es macht einfach das Kino wieder schauenswert. Man geht wieder rein wegen dem Effekt, wegen dem Erlebnis. Die meisten sagen, oh voll cool, ja, jetzt fliegt mir da irgendetwas entgegen. Der beste 3D-Effekt, muss ich sagen, habe ich gesehen bei Final Destination 4. Ein hundsmiserabler Film eigentlich, es tut mir leid. Ein hundsmiserabler Film, aber einmal kommt eine Schlange so bedrohlich näher. Ja, da lässt es mir kalt den Rücken durch ab. Aber bei meinem Robin Hood, ich kann es mir nicht vorstellen, was das soll. Irgendwie, ja, so ein altertümlicher Film, wo eigentlich... es ist eine klassische alte Hollywood-Geschichte, wo man in den 50er Jahren oder noch früher gedreht hat. Und das jetzt irgendwie aufzupimpern, das verliert irgendwie seinen Charme. Muss ich eindeutig sagen. Also, ich würde sagen, lassen wir es 2D. Gut, da haben es mir wahrscheinlich nicht grossen Einfluss von mir, dass das da in den Podcast reinlabert. Ja, nein, lassen das 2D, das Zeugs. Und Macht doch einfach 3-4 Event-Movies pro Jahr in 3D. Weil, wenn jeder, dann ist ja... verliert sie ja jeglichen Reiz, wenn jetzt jeder zweite Film 3D klar, kommt. Das ist natürlich schon so, aber darum möchte das Studio, ist das Universal eigentlich, jetzt bei Robin Hood, wahrscheinlich Universal, die möchten natürlich jetzt auf den Zug aufspringen, oder? Der ist jetzt natürlich am Laufen mit dem 3D, oder? Ich meine, jetzt letztes Jahr, was haben wir alles 3D gehabt? Der Up war in 3D, jetzt der grosse... Völlig unnötig in 3D übrigens, Up. Ja, jetzt es nicht gebraucht. Avatar, das ist 3D, das ist Erlebnis pur, da sind wir uns beide einig. Super Film. Der nächste wird sein, klar, über Chance of Meatballs, auch wieder ein Trickfilm, wo sich den 3D lohnen wird. Das kann man schon sagen. Aber jetzt eben, solange die Geldmaschine läuft und der Effekt noch nicht ausgelutscht eigentlich ist, ja, machen sie das halt einfach noch, um ein bisschen Batzli zu verdienen. One year ago. Commando unit was sent to prison for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security facility. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers for hire. This is beyond nuts, boss. It gets better. Gut, gehen wir weiter zu einer Fernsehserie, A-Team. Ja, momentan mit alles ein bisschen recycelt, Starsky und Hutch bis zu weiss nicht was. Hier haben wir eine Neuverfilmung von Joe oder John, das meinen wir jetzt nicht, Carnahan. Nee, ja. Regisseur von Smoking Aces. Ja. Und Narc. Narc hat Narc's mich damals recht beeindruckt, das habe ich recht cool gefunden. Smoking Aces, eher weniger. Jetzt muss ich sagen, ich habe von A-Team überhaupt keine Ahnung. Ich habe es nie geschaut. Von dem her ist der Trailer für mich einfach ein bisschen nostalgisch gesehen, in dem Sinne, es hat ausgesehen wie ein Actionfilm aus den 90ern mit blöden Sprüchen und übertriebenen Stunts. Von dem her freue ich mich drauf und ich weiß nicht, ob du mit A-Team vielleicht ein bisschen mehr am Hut hast. Das ist natürlich eine Serie, wo man damit aufgewachsen ist. Man hat sie geschaut, wenn man hat können. Das war so etwas, wo einem die Eltern wirklich lang haben, weil es ist nicht irgendwie gross Sex vorkommen oder so gespäss, sondern es war wirklich so naiv können Action gewesen. Ja, eine kleine unschuldige Nachmittagsserie. Ob das ins Kino gehört, da kann man natürlich wehrreisen, das ist klar. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, durch die pompöse Hollywood-Verfilmung verliert es auch wieder ein bisschen Charme, das Ganze. In den 80er Jahren sicher okay, wenn da irgendwie ein Mr. T, der die Rolle von B.A. Bakuras gehabt hat, ist Kult, das kann man nicht anders sagen. Der tritt heute noch in Snickers-Werbung auf. Ja, get some nuts. So Spass. Also, ich meine, er verdient sein Geld damit. Und jetzt wird er der heutigen Zeit gerecht von irgendeinem Wrestler oder Mixed Martial Arts? Oder? Ja, irgend so ein Draufhauer wird er gespielt. Die Rolle von B.A. Bakuras, Mr. T's in alter Rolle, ist eigentlich die unbekannteste Besetzung von diesen vier. Der Hannibal, das ist der Anführer mit seinem legendären Spruch «Ich liebe, wenn ein Plan funktioniert», wird von Liam Neeson gespielt. Meiner Meinung nach unpassend. Er passt irgendwie nicht in die Rolle. Der Liam Neeson ist zwar, obwohl er jetzt bei Taken eine sehr harte Rolle gespielt hat, ist für mich immer noch der gute Mensch. Der bringt ihn nicht weg, seit Schindlersliste. Auch nicht mit drei Tagen Bart. Nein, auch nicht mit drei Tagen Bart. Nein, kann er nicht bringen. Und von welcher Besetzung? Also eben, wie gesagt, ich kenne sie nicht, aber Bradley Cooper. Bradley Cooper ist mir glaube ich jetzt rauf für die Rolle von Face. Der Face, das ist so ein schleimiger Typ gsi, wo einfach jede Frau umgebracht hat mit seinem Charme. Und irgend so ein Bradley Cooper, das ist mir auch irgend so ein Trauhauf-Typ. Ja, also es wird natürlich dann einfach auf den Vertreiz vom Ausgehen, ist ja jetzt auch wieder zum Sexsymbol gekoren worden. Natürlich auch mit dem Hangover einen riesen Erfolg gehabt. Ich würde nicht sagen Fehlbesetzung, aber es hätte sicher bessere für die Rolle gegeben. Zum Beispiel? Ich hätte jetzt mal... Matt Damon wäre mal etwas gewesen. Der kann noch lieber reinschauen. Also. Schatzsüss. Natürlich der vierte im Bund, der Murdoch. Das ist natürlich für unsere Jugend dann natürlich das Highlight gewesen, der mit den dummen Sprüchen, wo alles hat können fliegen, fahren oder steuern, alles Mögliche hätte können. Und natürlich, der mit den dümmsten Sprüchen, der wird gespielt vom, ich habe den Namen vergessen, einfach der Typ, der bei District 9 den Holländer spielt. Yeah. Der Charlo Copley oder... genau, der, das klingt gut. Irgendwie so Charlo Copley oder irgendwie. Ja, irgend so ein Vogel. Van der Verde oder so. Der Vickers. Genau. Ja, ich meine, eine Person, die bis jetzt in einem Film gespielt hat, District 9, kommt gerade die Rollen über. Ja, gut. Und nicht einmal ein Schauspieler, oder? Der Kollege von Neil Blomkamp. Ja, der hat bis jetzt sein Geld irgendwie als Kameramann oder irgendein Special Effects Heini verdient. Also, aber man muss sagen, District 9, schlechte Leistung geboten. Also, ob er jetzt wirklich gerade der Shootingstar ist und man hätte ihn jetzt müssen als... Murdoch besetzen, ja, würde ich es noch nicht sagen, aber Adam Sandler wäre schlimmer gewesen. Und grundsätzlich, was erwartest du? Eher, dass ich erwarte, richtig Starskin hat, dass das Ganze augenzwinkernd ein bisschen betrachtet wird. Ich erwarte einen G.I. Joe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich erwarte einen G.I. Joe, richtig sinnlos und wo es lieber einmal mehr klopft als zu wenig. Wenn zum Beispiel nur das Auto in einen Baum reinfährt, dass gerade das Auto explodiert, so etwas erwartet. Das muss ja. andere News, ein bisschen aktueller, ist Spider-Man 4. Spider-Man 1 bis 3 sind ja von Sam Raimi inszeniert worden. Tobey Maguire, Kirsten Dunst und so weiter. Und bisher war eigentlich geplant, Spider-Man 4 2011 ins Kino zu bringen. Sony hat da effektiv auf dem Release-Datum rumgehackt und hat gesagt, jetzt schreibt mal das Drehbuch. Und dann ist das Drehbuch da gewesen. Und dann hat er gefunden, nein. Sam Raimi. Sam Raimi hat gesagt, das Drehbuch ist nichts. Und dann der Farbe ist der Tobey natürlich auch weg. Jawohl, ein Superheld ist übrigens ein Supervillain. Das war fast schon Kase für Teil 4. John Malkovich. Einen Tag bevor es dann Supergau bekannt geworden ist. Du darfst es sehr gerne sagen. Was ist passiert? Spider-Man No More. Das heisst, Spider-Man 4 ist in Abfallkübel geworfen worden. Nicht aber das Drehbuch. Das wird für einen Reboot rezykliert. Der Spider-Man geht wieder zurück zur Highschool, ist also wieder ein bisschen jünger. Und muss sich nach Plotbeschreibung von Sony mit den normalen zeitgenössischen Teenager-Problemen und den Superhelden-Problemen befassen. Also eigentlich wie immer, aber halt einfach wieder ein paar Jahre zurück. Das heisst, wir müssen Angst auf Zac Efron als Spider-Man. Genau. Nein! Im Himmel, Herrgott willen, nein! Was haltest du davon? Also Spider-Man 3... Ich bin mal Spider-Man 3 sind wir uns einig, ist nichts. Nein, es ist zu viel. Es ist zu viel gewesen. Es ist im Dreh geredet worden am Sam Raimi, das hat man gespürt. Er war auch nicht zufrieden mit dem Film. Und von dem her bin ich eigentlich froh, dass er weggegangen ist. Und nicht einfach nochmal sich durchgequält hat. Durch einen Film, den er eigentlich nicht hätte machen wollen. Weil wir haben ja gesehen bei Spider-Man 2, wie ein Sam Raimi Spider-Man-Film aussieht. Der ist wirklich super und, gewesen. Und da das Studio einfach gedacht hat, sie müssen den Venom noch reinquetschen, ist der 3 einfach absolut überladen worden. Der Venom hat eigentlich einen eigenen Film verdient. Ich würde sagen, die Figur ist völlig verheizt worden in 3. Und ja, was denkst du jetzt? Findest du es schade, dass Tobey Maguire, also die Inkarnation von Spider-Man... Es hätte auch so weit müssen kommen und ich würde sagen, ein Batman gibt es nicht. Wie ein Batman-Reboot mit Batman Begins und The Dark Knight. Ich habe Angst, die ganze Serie verkommt dann eben zu Teenie-Blödsinn. Du, solange es nicht in High School Musical rumgumpelt und singt. Ich werde im Kino hocken. Es gibt ein Spider-Man-Musical in ja. Also. Ja gut, die machen eh alles. Du bringst dir noch auf Ideen, du. ist jetzt nicht... Nein! Also bitte, wenn das irgendein Hollywood-Heini jetzt wirklich zulässt, wir müssen den Zac Efron nicht sehen als Spider-Man, effektiv. Wer denn? Als jüngerer Spider-Man. Ich meine, also... Regisseure, die Kurzliste sei der Mark Webb an oberster Stelle. Und da hat es noch so unrealistische Sachen gehabt, wie James Cameron hat heute ab ein offizielles Statement hat er abgelehnt. Er hat gesagt, das wollte er nicht machen. Finde ich auch gut. Auch ein Christopher Nolan wird eher unwahrscheinlich sein. Der Herr hinter der neuen Batman, das glaube ich nicht, dass der sich das antut, weil Batman ist sehr realitätsnäher. So oben ist jetzt der Mark Webb. Regisseur von 500 Days of Summer. Er hat sehr viele gute Kritiken erhalten und sehe ich wahrscheinlich als Entscheidung für eine Romanze, eine moderne Romanze, die zeitgemäß ist und so weiter und bei den Jungen auch Anklang findet. Und ein bisschen die Indie-Sensibilität, die der Raimi auch hatte. Aber mit Action-Sequenzen ist halt immer schwierig, so eine das ist natürlich Erstling. Schwierig, ja. Aber ist sicher interessant. Zwei andere potenzielle Kandidaten, die ich eigentlich noch erwähnenswert finde, sind Edward Wright. Ein sehr netter Brit, der mit dem Simon Pegg und Nick Frost die beiden Filme Shaun of the Dead und Hot Fuzz gemacht hat. Finde ich noch interessant eigentlich. Also, finde ich noch ein interessanter Kandidat. Ich meine, why so serious die ganze Sache angehen, oder? Da kannst du ein bisschen rumblödeln, oder? Oder ein anderer, der es auch angefragt haben, ist der Matthew Vaughn. Stardust, Layer Cake und kommt das Jahr mit Kick-Ass, genau. Vielleicht können wir doch auch schon einen Trailer reinspielen vom neuesten Werk von Matthew. Ich würde sagen, ich sehe ihn eigentlich am ersten eigentlich noch als Regisseur von Spidey. Mit Stardust hat er mit Augenzwinkern ein bisschen so eine Fantasy-Romanze inszeniert. Layer Cake, wirklich ein cooler Film mit dem späteren Bond und Daniel Craig angebracht. Und auf Kick-Ass darf man auch gespannt sein. Bond! Also. Ich habe noch einen schönen Übergang zum nächsten Thema. Es ist verlautet worden, dass Sam Mendes für den nächsten James Bond angefragt worden ist. Das ist natürlich absoluter Hafenkäse. Das glaube ich. Nein. So ein Mendes, nein. Nein, das ist unter seinem Niveau. Ja. Gut, haben wir mal vorstellen. Haben wir nicht gedacht, aber wie ist denn das rausgekommen? Ja. Nein, ich muss sagen, es wird nachher wieder rumgehen, die Rolle. Das Angebot wird nachher rumgehen und schlussendlich macht es wieder Martin Campbell. Ich sehe es. Es wird schlussendlich wieder so kommen. Zuerst war ja der Danny Boyle hoch im Kurs gewesen. Was eigentlich? Ja, ich weiss nicht. Der Boyle ist immer Gefahr, wenn er Geld in die Hand hat, viel Geld in der Hand hat, dass er dann irgendeinen Blödsinn macht. Aber ich bin sowieso ein bisschen erstaunt, dass noch kein Bond gekommen ist wieder. Also wir haben ja eine Weile lang bei diesen Brosnan Bonds ist es dann wieder gekommen, da hat er 2-Jahres-Rhythmus, schön regelmäßig, die Leute sind ins Kino. Ja. Und jetzt haben wir so einen tollen Film gehabt mit Casino Royale. dann eher mäßige Fortsetzung. Die erste Fortsetzung übrigens, das habe ich noch cool gefunden, dass die Geschichte also weiterverzählt wird. Nur 2 Minuten nachher weitergestanden. Genau. Und jetzt ist irgendwie nichts mehr um. Ja, man muss sagen, das Tour ist eigentlich abgeschlossen zum Casino Royale und Quantum Solace. Er hat seine Rache bekommen und jetzt kann er eigentlich zu dem Bond werden, den wir alle kennen. Trotzdem, MGM hat ja sonst nichts mehr, oder? Die sind ja, glaube ich, noch am Bankrott. Die haben die sind Hannibal Lecter und den James Bond. Genau, ja, die sind ein bisschen am Überleben kämpfen. Wir hoffen jetzt nicht, dass dann schlussendlich wie bei der Terminator-Reihe dann irgendwie 15 Millionen die Alliance-Gate abtreten. Das wollen wir natürlich nicht. Ja klar, es gibt natürlich rundum Probleme, vor allem jetzt mit dem MGM-Zeug und so. Und jetzt wirklich, ja, bis der Regisseur bekannt wird, werden ein paar Namen durch die Gerüchte gehört. Aber ist es richtig in die Richtung von ein bisschen spezielleren Arthouse-Regisseuren zu gehen, wo man vielleicht das Gefühl hat, die würden eine neue... Ich würde sagen, Bond werfen, oder sollen wir einfach zu den Action-Regisseuren gehen? Ich würde sagen, wieder so ein Zwischending finden, würde ich jetzt sagen. Ich meine, Forster, der hat noch nicht viel mit Action inszeniert. Ich weiß, das nächste, wo er auch noch kam, war Stay, yeah. Wo ein bisschen mit Action... Das sagt ja auch, Quantum of Solace hat praktisch den Second Unit Director von The Bourne. Film haben die ganze Action. Quantum Solace ist sowieso nur eine andere Reihe Action-Szene, man kann es nicht anders sagen. Also Forster und Demo, ja. Also Forster nicht mehr viel los gewesen. Also nein, beim Bund, ja, einfach gesagt, es werden ein paar Namen der Gerüchte geistern, bis der Moment den richtigen Namen bekannt wird. Aber ich sage, Sam Mendes wird es nicht. Okay, dann können wir einfach mal sagen, nein. Wieso nicht? Wieso nicht? Ich sage, der Mendes selber tut sich das nicht an. Ich meine, der hat bis jetzt grandiose Filme gemacht, von American Beauty, Road to Perdition, Revolutionary Road. Ich sage, er bleibt nachher wieder ruhig im Ton. Okay, gehen wir zurück zu den Superhelden wieder. Bei der Premiere von Avatar ist es, glaube ich, gesehen. Richtig, ja. Ist der Bryan Singer über den Teppich gelaufen und hat gesagt, er wird also wieder zu den X-Men zurückkehren und X-Men Origins First Class inszenieren. Richtig, und zwar, der Bryan Singer hat natürlich mit The Usual Suspect, einem modernen Klassiker, geschaffen im 95. Natürlich auch ein sehr genialer Film, wie du wahrscheinlich letztes Jahr herausgefunden hast. Genau. Ja, und hat aber auch ein bisschen durchzogene Karriere, Superman Returns. Das ist dann, das ist dann nach dem X-Men gekommen. Aber jetzt gehen wir da rein noch. Gehen wir da rein noch, genau. Hat dann die erste Verfilmung von X-Men ins Kino gebracht. Was eigentlich der erste Superheldenfilm von dieser neuen Welle war. Genau, ja. Das war eigentlich ein Pionier. Ich meine, früher hat man so Comicverfilmungen wie Spawn und genau. Wie sie geheissen haben. Batmans von Burton natürlich. Aber vom Schuhmacher, seine Batman, lassen wir jetzt ab. Okay. Das schränkt aus den Rahmen. genau, hat es versucht, massentauglich zu machen, das ganze X-Men-Zeug, was natürlich sehr speziell ist. Mit X-Men 2 ist ihm dann ein riesen Erfolg gelungen. Ich meine, die Figuren sind etabliert. Einer der besten Comic, also für mich. Das stimme ich dir auch zu. Ich meine, X-Men 2 ist super. Ich meine, Story und Action. Und der Brad Ratner hat schon um die Ecke geschaut. Der Brad Ratner hat dann um die Ecke geschaut, weil der Singer gemeint, er müsse jetzt seine Lieblingsfigur Superman inszenieren, wo dann ja, ein bisschen hin und raus ist. Super Kid. Der Brad Ratner, Regisseur von, ja, Perlen von der Filmkunst und Family Man, Arthouse-Klassiker Rush wie Rush Hour, genau, inszeniert hat, hat dann das X-Men-Ruder übernommen, hat dann ihren, meiner Meinung, durchschnittlichen Teil 3 angelegt. Natürlich actionmäßig war top gewesen, aber ja, er hat ein bisschen Figuren mit den Füßen getreten, kann man eigentlich fast so sagen. Wolverine ist dann gekommen, letztes Jahr. Prequel, genau. Genau, wo ein bisschen die Vorgeschichte zu dem netten Herr Logan erzählt, gespielt von Hugh Jackman. Für mich absolut unentschuldbarer Film, einer der schlechtesten, den ich gesehen habe. Ich würde sagen, der Film hat zwei gute Sachen. Erstens die Action und zweitens Liev Schreiber. Ja, und aber die Action sicher nicht. Die Action nicht. Der Film hat über 100 Millionen Dollar kostet und sieht teilweise viel schlechter aus als District 9 zum Beispiel. Es hat schreckliche Special Effects drin. es werden X-Men rein, Mutanten reingepackt, die nicht dort reingehören, einfach zum schnell Hallo sagen. Es hat ein Boxmatch mit dem Blob, einfach nur damit er noch drin ist, was überhaupt nicht für die Story da ist. Der von der Black Eyed Peas, furchtbar. Und nein, also ich hasse den Film wirklich. Und du hasst ihn. Hat aber viel Geld gemacht. Das ist ganz klar, ja. Ich meine, wer wollte schon nicht Hugh Jackman oben ohne sehen? Ja, das wollte ich ja auch. Für das. Ich habe jetzt eher so das weibliche Publikum angespielt, okay. Aber wenn du dich den Auto willst, ja. Was ist mit Magneto denn gewesen? Es hat ja noch geheißen, es gab dann auch noch einen Origin-Film Magneto. Aber genau, das tut jetzt, glaube ich, in das. Jetzt genau, jetzt Zukunftspläne, X-Men-Reihen. Zum Wolverine wird es ein Sequel geben. Er hat seine Reise noch nicht ganz abgeschlossen. In Japan. Genau. Wird dann Big in Japan, wie Alpha Will in den 80er Jahren schon gesungen hat. Dann ist weiterhin eine Verfilmung vom Ryan Reynolds im Charakter aus Wolverine geplant. Wie hat der geheißen? Deadpool. Deadpool, genau, ist geplant. Und dann unter anderem auch X-Men Origin First Class. Da werden jetzt die ein jüngeren Semester genau. Ein bisschen beleuchtet. Das heisst Rogue, Iceman und wie es alle heißen. Aber der Bryan Singer ist wieder dabei. Das macht das Projekt darum ein bisschen interessant. Ist das gute News? Oder? Also, ich würde sagen, es macht es interessanter, wenn es zum Beispiel wieder ein Brad Ratner würde. Es ruht wieder übernehmen. Mir ist einfach wieder das gleiche wie beim Spider-Man Reboot. Das Konzept von den Jungen. Ja, es hat natürlich die. Ja, ich meine, die Figuren sind eher im Hintergrund und haben eigentlich nicht so viel Interessantes beitragen. Aber sind Prequels wirklich etwas Interessantes? Nein. Oder? Nein, ist es interessanter, Andeutungen zu haben von einer Backstory und die nicht zu sehen? Das find ich interessanter. Ich meine, zum Beispiel bei einem Hannibal Lecter hätte ich jetzt Hannibal Beginning nicht gebraucht. Weil der entmystifiziert das Ganze, das Hannibal-Viech. Da hast du Mitleid mit ihm, wenn Jodie Foster zum ersten Mal die Glaswand anläuft. Ja, weil der arme, böse Soldaten... Ja, das hast du gegessen. Nein, es geht ja gar nicht. Aber Bryan Singer, ist das vielleicht eher ein bisschen aus Verzweiflung jetzt? Oder meinst du, er hat da wirklich noch etwas zu sagen? Valkyrie ist auch nicht gut gelaufen, finanziell. Ja, auch nicht. Es wird abzuwarten sein, ob es wirklich der erhoffte Erfolg bringt. Es wäre zu wünschen. Bryan Singer wie auch der ganze X-Men-Serie, wenn da wieder mal etwas Originelles kommt und dann nicht irgendwie tonnenweise X-Men in eine Story reingewürgt werden, wo hin und vorne einfach nicht funktioniert. Von Avatar-Premiere haben wir es gerade gehabt. Bryan Singer ist über den roten Teppich gelaufen. Avatar hat Geld gemacht. Geld wie heu. Und eigentlich ist für mich wirklich so der American Dream, oder? Auch wenn er Kanadier ist. Truckdriver macht das Praktikum. Er hat zwei Filme bei den erfolgreichsten von allen Zeiten oben. Ist eigentlich unglaublich. Und jedes Mal, bevor der Film rauskommt, bei Titanic schon, bei Avatar auch wieder, das geht niemand schauen, das bringt nichts. Es gibt einen Flop. Und ja, und nachher, zack. Zack, gibt es einen riesen Erfolg. Genau. Avatar, würde ich sagen, ist sogar noch ein bisschen überraschender gewesen, der riesen Erfolg. Der hätte ihnen mal leicht zugetraut. Ich habe gedacht, da gehen einfach Freaks hin. Genau. Ist tja, also, gehen wir weiter. Heisst in Hollywood... Wir machen weiter mit der Story, wir gehen sie noch ein bisschen weiter spinnen oder gehen zurück. Jetzt im Fall von Avatar, wir gehen Fürschi. Trilogie, das Zauberwort. Genau. Ist gefallen. Nötig, nicht nötig. Es gibt sicher noch vieles zu erzählen auf dem Planet Avatar, natürlich auch auf den umliegenden Monden und Planeten und weiss nicht alles, was dort um Pandora rumschwirrt. Braucht es? Ja. Die Menschen sind vertrieben worden, sie können jetzt wieder in einer Hippie-Kommune wieder zusammenleben. Also für mich macht es einfach, wenn er auch Regie führt, James Cameron, dann braucht es, weil er hat mit Aliens und Terminator 2 super Sequels gemacht. Ja, aber Alien ist ja... Der erste nicht von ihm gesehen. Der erste nicht von ihm gesehen und er ist eigentlich, ist eigentlich auch nur so ein bisschen... Nicht gerade so eine Notlösung, einfach ist einfach so ein Nobody damals noch gewesen. Obwohl er mit Terminator einen Erfolg hatte, ist eigentlich ein Nobody an die Reihe herangekommen und hat sie natürlich sensationell weitergeführt. Terminator 2 Ja, erzählt eigentlich nichts anderes als fast die gleiche Geschichte. Aber es ist natürlich sensationell, auch in den Bildern. Die Frage ist, ob jetzt Cameron die Bilder, die er nicht mit Avatar geschafft hat, über die toppen kann. Und über das mal, ja, das mal eine gute Story kann. Ja, und Technologie, ja, aber das ist jetzt geleistet, oder? Jetzt kann er sich auf die Story konzentrieren. Ja, die Frage ist wirklich, ob es gut rauskommt dabei. Weil er ist noch nicht bis jetzt aufgefallen als jetzt der Story-Mensch. Da kann man natürlich jetzt auch diskutieren, müssen wir jetzt irgendwie Steven Spielberg anlassen an die Avatar-Reihe? Nein. Du lang, du findest James Cameron aus. Ich finde James Cameron sehr gut. Nicht als Drehbuchautor. Ich finde, jemand anders soll das Drehbuch verfassen, basierend auf einer Story von ihm. Und er soll es inszenieren, weil er eine tolle Geschichte erzählt. Aber das Drehbuch war ein immer seine Schwäche. Aber er hat es einfach immer einfach gehalten und darum auch seinen Erfolg, glaubst du? Ja, ganz klar. Er erwartet nicht viel von den Zuschauern. Universelle Themen, toll inszeniert und so weiter. Also wir werden uns darauf freuen, wir werden wieder im Kino hocken, wenn es dann heisst Back to Pandora. Genau. So, das Jahr 2009 ist vorbei. Haben wir es auch wieder hinter uns gebracht. Das Jahr 2010 hat angefangen. In den ersten Monaten gibt es noch ein paar Highlights. Ich zähle mal ein paar auf und schaue, ob wir uns freuen oder nicht freuen. Da wäre Aua. A Serious Man zum Beispiel, der neue Coen Brothers. Genau. Sie verlieren wieder mache ich das Blutrünstige von No Country for Old Men. Gehen jetzt eh wieder in Richtung von Burn After Reading. Ich würde sagen, da kann man sich darauf freuen. Ja, ich denke auch, wenn ich vielleicht das Gefühl habe, es ist glaube ich, ihr persönlichster Film und vielleicht ein bisschen eher fürs jüdische Publikum, vielleicht noch ein bisschen viel Insider und so weiter, die wir vielleicht nicht verstehen. Aber Coen Brothers. Wenn Coen drauf steht, sind wir reden. Immer gut. Der Sherlock Holmes von Guy Ritchie. Ja, der ist ja gut gestartet in Amerika. Ist sehr gut gestartet, hat mit Avatar fleissig Rekorde gesammelt. Ja, der Film muss man fast auch noch wegen Robert Downey Jr. schauen. Also, ich meine, seine Leistungen im letzten Jahr mit Iron Man, oder ist das vorletzte Jahr gesehen? Iron Man und Tropic Thunder, also der ist wieder hoch im Kurs, der Mann. Und Kiss Kiss Bang Bang. Kiss Kiss Bang Bang. Ist, yeah. Einfach die abgefuckte Person irgendwie, ja. Nein, da bin ich dabei. Aber sein britischer Akzent, da bin ich gespannt. Up in the Air ist ja der Oscar-Film. Ja, hat viele Sachen drin, wo man kann sagen, mal Oscar eventuell. George Clooney ist dabei, Regie führt Jason Reitman. Wo mit Juno ja, schon nominiert war für ein paar Goldmäntel. Thank You for Smoking war das Debüt. Auch sehr stark. Ja, irgendeine ruhige Story. Ja, man kann gespannt sein. Leute wird es beim Wolfman. Auch. was ist das? Unser Lieblings-Jackie-Boy aus Sin City, der Benicio del Toro. Nach Che darf er jetzt halt ein bisschen mehr abgefuckter sein. Er darf ein Wölfli spielen und dem Anthony Hopkins ein bisschen Angst machen. Invictus kommt dann auch noch zu euch. Der neue ist Eastwood mit dem Matt Damon und Morgan Freeman als Nelson Mandela in der Hauptrolle. Von den Produzenten wieder mal grosses Oscar-Kandidat betitelt worden, aber jetzt leider erste Kritiker sind jetzt auch wie beim Lovely Bones eher nüchtern gewesen. Es ist anscheinend einfach nur ein gutes Werk und ja, man würde höchstens am Morgan Freeman nochmal ein Goldmäntel in die Hand drücken, aber filmmässig die Story, die taugt nicht so viel, weil es wirklich einfach nur ein Teilabschnitt vom Herrn Nelson Mandela seinem Leben abdeckt. Dann The Book of L.I. kommt zu uns, der Denzel Washington in einem apokalyptischen Film. Ein Werk, wo man sehr darauf gespannt sein kann, sehr düster, anscheinend auch sehr brutal. Über die Story ist jetzt wenig durchgesickert, aber er ist sehr erfolgreich gestartet. Es ist der Film, wo Avatar hat dürfen ablösen vom Platz 1, das Wochenende mit neuesten Zahlen belegt. Genau, von den Hughes Brothers inszeniert. die haben From Hell genau zum Beispiel gemacht und vorher so eher die afroamerikanische Menace to Society, Dead Presidents und so weiter. Was haben wir noch? Man Who Stare at Goats. Den muss man schon fast eigentlich schauen. Also wer den Trailer gesehen hat, das ist schon scheisse. Also das sollte anscheinend ein Hippie-Militärfilm sein. Also völlig schräg. Die Hauptrolle George Clooney, Kevin Spacey, Jeff Bridges und Ewan McGregor. Also nein. Einerlei glaubst du, dann müssen wir fast zum zweiten gehen. weniger lustig wahrscheinlich ist Shutter Island. Genau, der neue ist so verschoben worden. Habe mich schon gefreut. Ja, hat auch wieder geschnurrt, Oscar-Kandidat. Natürlich ist immer die Frage, ob ein Horrorfilm als Oscar-Kandidat genannt wird. Verschoben übrigens wegen Geldproblemen, Finanzkrise, ist auch Hollywood übergespannt und das Produktionsstudio hat einfach keine Hülle mehr gehabt, um das zu promoten. Völlig dämlich eigentlich. Und jetzt haben sie gedacht, okay, jetzt verschieben wir halt nach dem Oscar. Da müssen wir nachher nicht so viel Lobbying betreiben für den Film, eventuell, wenn er ein Kandidat wird. Tun wir den nach dem Oscar ansiedeln. Start ist im März bei uns. Scorsese, DiCaprio, das ist bewährt und sollte verheben eigentlich. Ja. Alice in Wonderland. Ja, sind wir beim 3D. Wären wir wieder da. Beim Tim Burton und beim Johnny Depp. Jetzt muss ich einfach mal loswerden. Tim Burton und Johnny Depp. Hast du es langsam gesehen? Muss das jedes Mal sein? Muss er jetzt da wieder aussehen wie in Charlie and the Chocolate Factory? Und ja, ist natürlich schon ein lieber Schauspieler. Tyrion spielt er wieder mit. Carter. Ja, als böse Königin da. Als böse Königin, Herzkönigin. Genau. Anne Hathaway ist ja die gute. Joe. Aber die... die gute, und der Alan Rickman auch wieder mal. Auch wieder mal. Als Kätzli. Ah, nach Sweeney Todd darf das Kätzli spielen. Ja. Der nächste Fall auch nach dem Wolfman. Ja. Aber sieht visuell Burton aus halt. Mhm. Und ich weiss nicht, ja. Man erwartet eigentlich, man kriegt, was man erwartet meistens beim Burton. Ja. Die Frage ist einfach, ob er schockieren kann mit einer Szene oder ob er sich wirklich sehr nahe kann. An Disney-Version halten, über einfach eine Realverfilmung macht von einem Disney-Stoff. Disney sind nicht die einzigen, die Trickfilme machen. Ja, gibt es noch eins, zwei mehr. Zum Beispiel How to Train Your Dragon ist von DreamWorks, in dem Fall. Vicky. Vicky trifft auf Eragon. Genau. Mit platten Witz und wahrscheinlich jeglichen popkulturellen Referenzen à la DreamWorks. Nein, also das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Das wird etwas für die kleinen Buben sein. Da können, aber es wird Geld machen. Es wird Geld machen, das ist klar. Wenn ich die All-Time Box Office Charts anschaue, zum Verfolgen, ob jetzt Avatar da aufgeht und so. Interessant, im Rest der Welt. Amerika ausgeschlossen, Ice Age 3 in der Top 5. Das ist natürlich, er spielt natürlich 3D-Effekt natürlich auch wieder drin, oder? Ja, yeah, aber... Ich meine, erstens, die Gofen gehen schauen und die Eltern gehen mit und sagen 3D. Aber wieso haben die Madagaskars und die Shreks so ein Wahnsinnspublikum? Während die haben zum Beispiel die letzte Pixar ein kleines Publikum hat bei uns. Ich würde sagen, das ist natürlich ganz klar Sequel-Problem, würde ich jetzt sagen. Ich meine, ein Madagaskar und ein Shrek, das hat einfach etablierte Personen. Die Kinder haben das eventuell, sei es jetzt auf DVD oder im Fernsehen mal gesehen und danach die Eltern sagen, oh, schau mal, es kommt im Kino, gehen wir. Und das spielt natürlich ganz klar, die gehen so ab. Und was geht es, ein Rentner und einem kleinen, dicken Bub? Ja, muss ich das jetzt sehen im Kino und so? Und ja. Warte jetzt auf DVD. Dann noch schnell eine Frage an dich. Fantastic Mr. Fox, weißt du etwas zu einem Schweizer Release? Ich muss ganz ehrlich sagen... Als Wes Anderson-Fan und Animation... Ich muss sagen... In UK kommt er am 1. März auf Blu-ray raus und dann holen. Dann holen. Ja. Über den Start bei uns überkommt, ist zu bezweifeln, das amerikanische Kinderbuch, das von Anderson inszeniert worden ist. Wes Anderson übrigens auch auf der Liste gesehen für Spider-Man 4. Ja, genau. Also, nein. Der Kreis schließt sich. Und ich muss sagen, das ist so eine. wieder eine Personalie, wo man muss sagen, nein. Wir kommen zu den Top 10 von 2009. Jetzt sind da viele Filme drunter, die wahrscheinlich theoretisch 2008 produziert worden sind. Aber ich habe einfach nach den Filmstarts von der Schweiz geschaut und meine Top 10 zusammengestellt. Ich gehe die schnell durch, ohne gross etwas dazu zu sagen oder vielleicht ein bisschen etwas. Auf dem 10. Milk. Sehr gute schauspielerische Leistung von Sean Penn. Mhm. Und auch sonst, finde ich, hat der Gus Van Sant die Zeit sehr gut eingefangen. Und doch, hat mir gefallen. Dann die Kontroverse auf Platz 9. Schlecht von den Kritikern angenommen worden, The International. Klar, haben natürlich einfach wieder zu viel wollen. Also die Kritiker haben zu viel erwartet. Clive Owen, super. Tom Tycho, super. Tick war, oder wie auch immer der sich nennt, der Deutsche. Eine der besten Action-Sequenzen seit langem, das Shootout im Guggenheim. Sensationell. Tolle Bilder, vor allem auch tolle Architektur, tolle Locations. Für mich ein spannender Thriller. Ich sehe nicht, wieso der so schlecht angekommen ist. Und der ist bei mir auf Platz 9 von 2009. Auf dem 8. haben wir Coraline. Andere D-Film. Ja, aber sehr herzig. Und einfach herzig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Gut, mach weiter. Also, ja. Hast du ein paar Zahlen vor dir? Auf dem 7. haben wir Drag Me to Hell. Sam Raimi in Höchstform. Schön, eklig, lustig zum Brüllen. Sagenhaft. Auf dem 6. Star Trek. J.J. Abrams hat es geschafft, aus etwas sterbendem, langweiligem, etwas zeitgenössisch Fun zu machen und einfach eine spassige Space Opera und nicht viel überlegen, aber schöne Bildchen und tolle Action. Auf dem 5. District 9, eine grosse Überraschung, haben viele wahrscheinlich weiter vorne auf ihrer Liste. Für das hat es mir am Anfang doch ein bisschen zu lange gebraucht, um... Mir ist es gegen das Ende, ich muss ganz ehrlich sagen. Losgehen. Mir ist es gegen das Ende. Gegen das Ende. Gut, sprechen wir uns in der Mitte und sagen, es ist ein super Film. Bene. Ja. Auf dem Platz 4 Moon, von Duncan Jones, Sohn von David Bowie übrigens. Sam Rockwell. Schämt er sich wieder Nachnamen. Ja, wahrscheinlich. Sam Rockwell, sensationell. Eine One-Man-Show von Sam Rockwell à la Tom Hanks in Castaway. Also wirklich nur auch auf der Leinwand. Sensationell. Platz 3, The Wrestler. Ja, der ist bei uns im 2009 rausgekommen. Bewegungsdrama, Mickey Rourke. Toll. Platz 2 ist Avatar. Ganz einfach, weil ich für mich das Kino symbolisiert, das einfach in eine fremde Welt weggehen für 3 Stunden in dem Fall und eine fremde Welt, die wirklich bis ins letzte Detail so schön ausgeschafft ist, dass es einfach Freude macht und man immer wieder zurückgehen. Und auf Platz 1 Inglourious Basterds, ich glaube, da muss man nichts dazu sagen. Nein, das spricht für sich. Ja, wie sieht es bei dir so aus? Ja, ich würde sagen, ich komme auf Top 6, wo ich wirklich muss sagen, die Filme habe ich jetzt wirklich im Kino geguckt und müssen wow sagen. Auf Platz 6 das neueste Epos vom Action-Papst, man kann es nicht anders sagen, John Woo, Radcliffe. Ist bei uns in einer 2,5-Stunden-Fassung rausgekommen. Der chinesische Cut geht 4 Stunden. Das sind zwei Filme in China rausgekommen? Genau, 2 Stunden, ja. Und das hat man uns Schweizer antun wollen und hat das Ganze ein bisschen zusammengestutzt. Optisch einfach super. Platz 5, ein Oscar-Kandidat, der Hurt Locker von der Action-Spezialistin Catherine Bigelow, wo man mit dem James Cameron verheiratet ist für ein paar wenige Jahre. Strange Days, super. Super, ja. Und ich würde sagen, Hurt Locker, das ist einer der spannendsten Filme vom letzten Jahr. Wie der Jeremy Renner einfach vor einer Bombe knündelt und dann einfach, ja, das alte Spiel wieder dran spielt, schneide ich jetzt durch. Also wirklich, da ist man wirklich im Kino geguckt und hat fast Tränen kaputt gemacht. Platz 4 nur bei mir, Avatar. Er hinkt mit der Story, es tut mir leid, lieber Marco. Es tut mir leid. Es tut mir leid, da hat es zu einem Film gegeben, wo ich müssen sagen, das sind jetzt besser gewesen. Aber ich anerkenne die Leistung von Cameron, dass er wirklich Leute kann ins Kino ziehen und die nachher nach 3 Stunden rausgehen und einfach nur sagen, wow, das muss ich ihm lassen. Aber es hat leider 3 bessere Filme gegeben. Das ist, was heisst, ja klar. Ja. Okay. Als Erlebnis im Kino. Als Erlebnis im Kino, Wahnsinn. Platz 3, und da wirst du jetzt vehement protestieren, du weißt, was kommt. Mary and Max. Nein! Doch. ich weiss, bei dir sind es viel Pekalwitz gewesen und nein, mir hat er gefallen. Das ist ein Film, wo man reingeht und dann mit einem Lächeln rauskommt. Obwohl er eigentlich traurig ist eigentlich. Ist doch Cold Souls noch besser gewesen? Nein. Cold Souls ist Durchschnitt. Es tut mir leid. Also Mary and Max, eine lustige Idee auf 1,5 Stunden ausdehnt und gespickt mit unlustigen Witz? Ich würde sagen, gespickt mit vielen witzigen Ideen, die er gehabt hat. Ich finde es viele kleine witzige Ideen, die sind zwar so viele Furzwitz drin vorkommen. Das ist natürlich, was du immer dem Film ankreidest und ihm nur 4 Sterne gibst. 4? 4? Hast du gegeben? Nein. Doch. Aber wenn wir es jetzt lange mit dem Mary Max aufhalten, das können wir dann später machen, wenn es ein DVD-Review im nächsten Podcast besprochen wird. Und dann wird Marco wahrscheinlich... Wir sind da jetzt nochmal schauen, oder? Du darfst sagen, ich habe das DVD-Review, du darfst okay. Gerne mit mir weiterschauen. Yeah. Ich stelle das frei, ist gut. Platz 2 sind bei mir Bastards. Nur zwei? Jetzt bin ich aber gespannt. Platz 2 für Tarantino sein Werk, muss man nicht mehr viel sagen. Christopher. This is my masterpiece. Brad Pitt sagt es schon selber am Schluss. Ja, also ich würde sagen, Tarantino war lange nicht mehr so gut gewesen. Und Platz 1, machst du den Trommelwirbel? Watchmen! Watchmen, 3-stündiges Epos, im Ultimate Cut sogar 4-stündiges Epos. Im Kino nur 2,5. Ein Wahnsinnsfilm, wo das ganze Comic-Genre auf eine neue Ebene aufhieft. Ich würde sagen, weiter rauf geht es nicht mehr. Ich meine, Dark Knight hat schon storymäßig weit raufgekieft, aber Watchmen, da ist effektiv noch mehr Diskussionsstoff dabei. Es ist natürlich das Comic und Freaks. Ich habe es nicht gekannt, ich bin ins Kino gegangen als Unwissender und ich bin einfach baff rausgekommen. Jede Figur braucht halt einfach ihre Zeit. Es sind 6 Watchmen, jede wird gleich behandelt. Es ist ein storytechnisch logischer Aufbau und viel Rückblenden schafft. Coole Action-Szenen, coole Sprüche und natürlich mit dem Rorschach als ultimativen Badass Superheld. Ja, wolltest du sicher etwas zu Watchmen loswerden? Nein! Das ist in meiner, wie sagt man das auf Deutsch? In meiner Honorable Mentions. Okay. Die Filme, die es in den Top 10 geschafft haben. Genau, da tummeln sich noch Doubt, 500 Days of Summer, G.I. Joe, Fish Tank, Whatever Works und Slumdog Millionaire rum. Ja, bei mir Honorable muss ich noch erwähnen, sind 2 Filme, die im Zürich Filmfestival gelaufen sind. Zum einen wäre das 5 Minutes of Heaven gewesen, ein Rachedrama mit dem Liam Neeson. Sehr spannend inszeniert, wo die ganze Schuldfrage und Vergebung, Rache eine andere Perspektive angeschaut und was wahrscheinlich die wenigsten erwartet haben, eine deutsche Studentenkomödie namens 13 Semester. Ein Film, den niemand hat wollen schauen am Filmfestival. Und der liebe Chris hat gesagt, wäre niemand gegangen, ich. Und ich bin überrascht gewesen, mit wie viel Herz und wie viel der Regisseur an die Figuren angeht. Also wirklich, in Deutschland ist er angelaufen, ein Schweizer Release wird es nicht geben. Und auf DVD wird er gekauft, gerade wenn er rauskommt. Ein Film, der einfach das Gemüt erhält, aber zwischendrin ein bisschen Hänger hat und darum nicht in meiner Top 6 gelandet. Was sagt der Nenninger vom Blick am Abend dazu? Der Nenninger, das ist ein hohles Ich. Ich möchte mich nicht mit dem... Nein, das ist... Egal. Die beiden Heinis, die haben nichts verloren. Mohanmani, sag ich da nochmal. Da wäre ein Flop, gute Überleitung, genau. Zu der Flop, ein Film, also, den lieber Herr Mani mitproduziert hat und er fleissig Werbung dafür gemacht hat. Der Mani ist übrigens ausgegeben vom Film Close demnächst. Close-Up? Vom Close-Up, ja, dort. Film demnächst gibt es, glaube ich, gar nicht. Gibt es nicht mehr. Das ist wahrscheinlich das Close-Up zu nehmen. Ja. Das ist ein neuer Name. Genau, vom Close-Up und schreibt auch Filmkritiker in 20 Minuten. Und moderiert Cinecards Night mit genau. Und ich würde sagen, einer, der einen Film finanziert, sollte nicht Kritik schreiben. Er sollte es einfach nicht machen. In 20 Minuten hat er am ersten sensationellen Schweizer Film, Science-Fiction-Film, Cargo, 4 von 5 Sternen gegeben und ich muss einfach sagen, nein. Ist für dich ein Flop vom Jahr? Das ist für mich ein Flop vom Jahr. Definitiv. Ich meine, Bilder muss man anfangen und sagen, wow, aber irgendwie die Story ist zum Einschlafen. Es passiert nichts, man hat alles schon besser gesehen und nein, nein. Aber zu Watchmen wollte ich eigentlich auch noch etwas sagen. Ich bin da überhaupt nicht einverstanden, dass du da den auf Platz 1 da hast. Ja. Ich finde den Film super, toll, aber so blöd es klingt, ich habe Mühe gehabt mit der übertriebenen Brutalität, die nicht nötig gewesen wäre. Im Strassenkampf, zum Beispiel im Gefängnis. Und so weiter. Das war alles nicht nötig gewesen. Der Film hätte können auf PG-13 abgetrimmt werden, trotz der ernsten Story. Es wäre alles gleich geblieben, außer noch die blauen Geschlechtsteile. Und der Film hat auch ein bisschen mehr Zugang bekommen. Und für mich ist es so wie ein bisschen, ja, ist jetzt das nicht... Ist es nötig? Es ist, kommt im Comic so vor, es ist das Comic abgefilmt und ich würde sagen, da kann man keinen Vorwurf machen. Und da kannst du ganz so gut Sin City sagen, das könnte man auch auf. Nein, Sin City muss es so sein. Dann muss Watchmen auch so sein. Nein, Watchmen muss nicht so sein. Ja, Watchmen muss so sein. Es ist eine abgefuckte Situation, es ist eine abgefuckte Zeitspanne. Aber muss die Action dann am Schluss so sein wie in anderen Superheldenfilmen? Ich meine, Watchmen hat böse mit seinem Hauptquartier, das ist ja dann wieder total Klischee und der Rest ist etwas Neues. Ich würde sagen, er spielt gegen Klischees. Aber wir verlieren uns jetzt so, wir sind bei den Flops von 2009, du hast Cargo gesagt, ich sage Transformers 2, unterste Schublade, muss man nicht mehr dazu sagen. Rassistisch, sexistisch. Liegt auf der Rüstung, das heißt, es wird so ein 3-Uhr-Morgen-Film zum Morgen. Ja. Das Schlimmste ist, ich habe Blu-ray gekauft. Also. Weil Bild und Ton, super. Ja. Ja, Referenz. Aber der Film macht selber. Dann hatte ich noch X-Men Origins Wolverine, habe ich schon erwähnt. Und Paul Blart, Mall Cop. Ein Film, wo man einmal lacht in 90 Minuten. Genau. Ich meine, wer da so einen bringt, verdient eine spezielle Erwähnung, wenn auch in den Flops sind. Ja, ein super Film. Wo wirklich nicht lustig ist. Nein. Du hast nur Cargo und sonst hast du dich nie groß aufgeregt. Ich habe mich... Stiletto vielleicht. Stiletto, zu dem wäre jetzt vor Stiletto oder Toxic 2 direkt to DVD Release, muss ich sagen, gerecht. Nein, man muss sich fragen, wieso die Filme überhaupt DVD Release bekommen haben. Zwei himmeltraurige Werke, auf die ich am besten sind wir drauf eingegangen, weil sonst komme ich noch Kritz über. Genau. Wir beschäftigen uns mit etwas Fröhlichem, würde ich sagen. Ewig an diesen Listen, gell? Was das Jahrzehnt ist auch vorbei. Unglaublich, wie die Zeit geht. Wir wollen hier auch wieder nur ganz schnell unsere besten Listen vom Jahr 2000 bis 2009. Das ist ja so ein möglich, ob es ein Jahrzehnt ist oder ob erst Ende 2010. Aber alle machen ihre Liste, also machen es wir auch. Wir sind besser. Auch von da. Ich fange an und zwar leiere ich jetzt einfach mal die Listen ab, ohne da einen grossen Tipp verlieren. Rückwärts, hä? Ja, hey, ganz langsam. Also. Aber ich sehe schon auf deiner Liste den ersten Titel, der kommt bei beiden recht. Der muss nicht. Der letzte? Ja, du tust ja jetzt, ja. Nein, ich tue es jetzt einfach runterlabern. Es hat keine spezielle Reihenfolge. Ah, hat das keine Reihenfolge? Nein, das hat leider keine Reihenfolge. Ah, okay. Einfach so ein Film, wo man sich... gerne daran zurückerinnert. Gerne daran zurückerinnert, und ich kann sehr empfehlen. Zum Ersten wäre das die sensationelle Batman-Film The Dark Knight. Ein Film, wo man 5-mal ins Kino schaut und auch dort immer begeistert war. Dann Lord of Rings, unerreichtes Fantasy-Meisterwerk von Peter Jackson. Dann Watchmen, lass mich in Ruhe, Marco. L.A. Crash, lass mich auch in Ruhe. So etwas von einem pseudodramatischen Seifenoper einfach mit dem Holzhammer Politik betrieben. Also, nein. Nicht? Nein. Nicht? Einfach nicht. Gut, okay. Darf ich weitermachen? Ja, gern. Also. Gut, also, der Punisher wäre das nächste, Film Tom Jane. Du hast ihn nicht so breit in meinen Top. Vom Jahr 10, der Punisher. Ich würde sagen, das ist ein Film, wo man... Das ist ein glatter Actionfilm, 3,5 Sterne, fertig. Das ist einfach geil, 5 Sterne. Sin City, sind wir uns wieder mal einig. Ja. Dann Departed, Original Infernal Affairs. Habe ich nicht gesehen. Der Old Boy. Schon wieder ein Asiat, oder? Schon wieder ein Asiat. Ein südkoreanisches Rachendrama. Dann haben wir Memento, Christopher Nolan, sein Meisterwerk. Haben wir schon mit Christopher Nolan? Zweimal Christopher Nolan in einer Liste. Ja. Prestige, Press drauf. Ja, könnte auch noch reinkommen. Okay, dann haben wir den Donnie Darko, selbstverständlich. Requiem for a Dream, ein sehr schmerzhafter Film, den ich nie mehr schauen werde. Garden State, eine herzerwärmende Komödie von der Flachzange, Zach Braff. Lucky Number 11, die Überraschung eigentlich auf DVD gewesen. Auch da kein Kommentar von mir. Kein Kommentar von mir, Marco. Yeah. Children of Man, ein Film, der von Anfang bis Ende einfach gepackt hat. Dann Das Leben der Anderen, der deutsche Oscar-Gewinner über das Leben im Überwachungsstaat DDR. No Country for Old Men, der Coen-Film. In Bruges. It's fucking Bruges, man! I want a normal gun for a normal person. Super. What an Uzi. I'm not from South fucking Los Angeles. Before the Devil Knows You're Dead. Das ist ein Film jetzt. Ein bewegendes Thriller-Drama mit Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke und Marisha Tomei. The Bastards. Der wird natürlich auch nicht fehlen auf dieser Liste. Und Mary and Max. Ah, hör mal doch auf. Also, bei mir sieht es zum Teil ähnlich aus. Zum Teil weniger. Du darfst auch lachen. Mhm. Dark Knight, Memento, bei mir auch. Christopher Nolan, Doppelpack. Für mich keine Frage. Ghost World, Comic-Verfilmung. Mit Scarlett Johansson und Thora Birch. Und einem sensationellen Steve Buscemi als Plattensammler. Dann haben wir Avatar. Lord of the Rings, Return of the King. Habe ich so einen einzelnen rausgepickt. Weil mir The Two Towers nicht so wahnsinnig gefallen hat. Jetzt der kontroverse Star Wars Episode 3. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mehr als gut ist das nicht. Das Star Wars Fan seit kleiner Golf. Von dem dann her, ist es um dich eingeschieden, ja. Kann man dich nicht ernst nehmen. Le Triplet de Belleville, das war mein Mary and Max sozusagen. Skurrile französische Trickfilm. Hat mich nicht vom Stuhl gehauen. Wo eben all das hat, was Mary Max eben meint zu haben. Wir streiten jetzt nicht. Inglourious Basterds hat es bei mir ins Jahrzehnt geschafft, bei dir auch. Lost in Translation, Sofia Coppola. Ich liebe. Tolle Bill Murray. Schöne Stimmung. Spider-Man 2, eine von meinen Lieblings-Comic-Verfilmungen. Toll. Gladiator, damals einfach... Wahnsinnig beeindruckt gesehen im Jahr 2000 oder wenn das gesehen ist. Ja, lange ist her. 2001. Und darum muss das da drin. Dann gerade nochmal Ridley Scott, Kingdom of Heaven Director's Cut, wir haben es davon gehabt. Wenn du noch Kinofassung gesehen hast, unbedingt. Ich habe Blu-rays und können Monster. Gut. Children of Men, Sin City, sind wir uns auch einig. X-Men 2, gilt das gleiche wie für Spider-Man 2. Kiss Kiss Bang Bang, eins meiner Lieblingsdrei-Bücher, weil ich aufgewachsen bin mit Lethal Weapon und all diesen Buddy-Movies, geschrieben von Shane Black. Und habe ich Freude gehabt, dass wieder mal so ein witziges Hin und Her zwischen dem Val Kilmer und dem Robert Downey Jr. im Kino kam, sind Pan's Labyrinth. Wunderschön. Departed habe ich schon darüber geschwätzt. Der Bourne Ultimatum. Der beste Bourne. Für mich Bourne-Serie. Einfach hat fast den Bond abgelöst, sozusagen. Ich sage, der 1, Teil 2 war schwach, es war nicht mehr als Durchschnitt. Das 3 hat dann einiges wieder rausgeholt, aber mir steht da. Und Geheimtipp 13 Conversations About One Thing. Ein Film, wo noch niemand davon gehört hat, und aber jeder unbedingt muss sehen. Mit Claire Duval und dem Alan Arkin. Okay. Gut, jetzt kommen wir zum Review von... dieser Woche oder dieser zwei Wochen, wie auch immer wir das machen. Das ist der Terry Gilliam Film The Imaginarium of Dr. Parnassus, und wenn ich jetzt so viel geschnurrt habe, übergebe ich die Inhaltsangabe doch einmal an Chris. Also, es ist kein Geheimnis, dass das der letzte Film von Heath Ledger ist. Heath Ledger ist während der Dreharbeit verstorben. Um was geht's? Tja, das ist jetzt nicht so leicht. Der Marco hat mir jetzt das geschickt, hat mir das jetzt übergeben. Es geht um einen Wanderzirkus vom Parnassus. Der hat einen Deal mit dem Teufel gemacht, wo ihm ewige Jugend versprochen hat. Gespielt von Tom Waits übrigens. Der Teufel, ja. Dafür irgendwie als Gegenleistung muss er beim 16. Geburtstag von seiner Tochter die dann am Teufel übergeben. Genau. Und der Teufel sagt sich, okay, es ist 16, aber es ist jetzt langweilig, wenn ich die jetzt einfach so mitnehme. Wir spielen jetzt nochmal. Wir spielen jetzt um 5 Seelen. Wer zuerst 5 Seelen hat, der darf dann die Tochter haben. Das heisst, er spielt gegen den Parnassus. Durch einen glücklichen Zufall entdeckt jetzt eines regnerisches Nachts dann schön gesagt. Ich weiss. Ich hätte noch was gegeben. Aus Goldmännchen, müssen wir sagen. Also, das Leute dann die Academy und ja, schießt genau. Dann zusammen. Also, ich habe Goldmännchen gesagt, nicht Oscar. Findet dann den Heath Ledger aufgehängt unter einer Brücke. Und er hilft dann am Dr. Parnassus dann sehr schnell die 5 Seelen zu finden, um dann am Teufel eins auszuwischen und dann die Wette zu gewinnen. Jetzt muss ich noch sagen, was der Wanderzirkus genau beinhaltet. Da wird eine Bühne aufgefahren mit einem Spiegel drinnen, wo dann durch der Gast durch den Spiegel durch kann gehen und dort sozusagen seine Wünsche und Träume sieht. Und dort innen in der Fantasiewelt findet dann der Kampf statt, kommt dann der Teufel mit einer Versuchung, mit einem Vorschlag, um die Seele für sich zu gewinnen. Gut genug von mir geschnurrt. Terry Gilliam. Ein Fan allgemein. In der weniger. Das ist eine Frage. Okay, Brasil ist genial. Sonst eher weniger. Eher weniger, 12 Monkeys. Okay, der ist auch noch dabei, okay. Also, aber dann nachher mit Brothers Grimm und so hat er mich nicht können überzeugen. Ja, Brothers Grimm ist ja auch ein bisschen ein Einzelfall in seiner Filmografie. Der Film, muss ich doch sagen, hat mich nicht können packen. Überhaupt nicht. Ich würde sagen, packen, also packen überhaupt ist falsche nicht. Wort. Packen er ist interessant Wort. Gewesen. Genau. Ja. Parnassus ist interessant, ja. Und zwar all die überbordende Fantasie von Gilliam, er spinnt wieder, total. Ich meine, Fear and Loathing Las Vegas, einfach ohne Handkamera gefilmt. Nein, es ist die Fantasiewelt, die er den Zuschauer eintauchen lassen, sind wirklich Wahnsinn und Szenen. Toll mit diesen Leitern. Genau, das wäre zum Beispiel die nächste Version erwähnt. man weiss einmal nicht, hey, sollen wir jetzt einfach nur lachen oder einfach nur staunen. Aber von den Effekt her halt nicht fotorealistisch. Ist das beschränkt. Ist beschränkt. Vor allem dort bei diesen Schuhen zum Beispiel. Und, also es ist recht, wirklich sehr. Sind Bluescreen-Kulissen, wo sind offensichtlich, ja, aber offensichtlich auch nicht das Ziel hatten, denke ich, irgendwie realistisch zu wirken, was mich ein bisschen rausgeholt hat damals. Was sagst du zu, du hast noch gar nicht gesagt, vom Johnny Depp und Colin Farrell? Und Jude Law. Und Jude Law, wo in gewissen Momenten in die Rolle von Heath Ledger schlüpfen, weil ja da eben während der Dreharbeiten verstorben worden ist. Das passiert immer in dem Imaginarium innen. Genau, der Gilliam war natürlich ein bisschen bedrückt gewesen. Ich meine, sein Star war da gewesen und viele Szenen noch nicht abgedreht. Und ich würde sagen, er hat es elegant gelöst, indem man einfach gesagt hat, okay, immer wenn man im Imaginarium ist, wechselt er einem das Gesicht. Ist so ein bisschen verwirrend, weil das wirklich nur dann bei mir HIV passiert. Alle anderen, die da reinjucken, haben selten einen Gesichtswechsel. Also, man muss sagen, er hat eigentlich aus den Möglichkeiten, hat er einfach, ja, er hat es einigermaßen elegant gelöst. Der Film läuft bei uns im Abaddon A, eins der grössten Kinos. Meinst du, der hat das Publikum? Nein. Ich bin ihn schauen und wir haben in dem Kino sind 10 Leute gesessen. Und das an einer regulären unter einer Woche Vorstellung? Nein. Es ist ein Arthouse-Film, wo einfach jetzt versucht, mit dem Namen Heath Ledger ein paar Zuschauer reinzuquetschen. Er gehört nicht dorthin. Er gehört in ein kleines Kino mit Publikum, das sich begeistern lassen kann. Und man muss sagen, im Abaddon laufen Mainstream-Filme. Da gehen jetzt die Jüngeren, die einfach gerne mal ein bisschen hängen rein und nicht viel nachdenken und sich einfach von sinnlosen Action berieseln lassen. Die lassen sich jetzt weniger auf so Sachen ein. Der Film ist ein Arthouse-Independent-Film und der gehört auch hier und nicht in ein Multiplex. Jetzt von einer Sternebewertung. Wir haben 1 bis 6 Sterne da. Was gibst du an Parnassus? Ich sage 3,5, weil eben zwischen ihnen ist ein bisschen langatmend und es passiert irgendwie nichts, obwohl eigentlich etwas passiert. Ich bin aber so nett und Respekt und Gilliam über, dass er das irgendwie doch noch gemeistert hat. Runde ist auf 4. Also ich wäre auch bei 3,5, würde aber eher auf 3 abrunden. Weil für mich ist einfach irgendwie zu wenig da gewesen. Also was will uns der Film sagen? Es ist ein Fantasie ist super, bis fantasievoll, weil man hat einmal die Szene, einfach die Leute lassen sich nicht begeistern, so die betrunkenen Pappos kommen und denken, so ein Zeich und sowieso. Und ja, es appelliert auch so die Fantasie vom Mensch. Bis fantasievoll, ja, lass dich einfach nicht einsperren in das, ja, in das Kostüm vom Alltag. Schön. Schau wie das Goldmännchen. Für die Rhetorik vom Christoph. An der Stelle würde ich sagen, gibt es noch Spoilers. Weil ich würde noch ganz Ende mit dir besprechen. Darum alle, die den Film nicht gesehen haben, nicht weiterhören. Nächstes Mal wieder einschalten. Und wie hast du das Ende interpretiert? Weil für ein Weile lang habe ich da irgendetwas komisch zusammengesponnen. Spinnen ist richtig, ist das, was der Gilliam schon sagt. Ja, von wegen, ist der Dr. Parnassus ein Obdachloser, wo sich das alles in seiner Fantasie ausgedacht hat? Und den Kontakt einfach zu seiner Tochter sucht. Ich bin so fantasievoll und nehme das Ganze eigentlich... Als bare Münze. Ich nehme so ein paar Münze an, der Teufel taucht dann am Schluss wieder auf und so. Aber auch mit als... Augenzwinkend, als normaler Mensch. Ich habe mich dann gefragt, ob du uns den Terry Gilliam will verwirren oder ob ich da einfach völlig blöd etwas Falsches... Dann würde ich sagen, du bist die Person, die sich nicht mehr lässt von Fantasy berieseln, sondern einfach nur realistisches Zeug will und braucht. Und ich bin halt so ein kleines Naivchen, der sagt, oh, ist ja schön. Das würde ich nicht so sagen, aber was hat denn die letzte Szene Er hat die Wette vom Teufel verloren und der Teufel hat ihn wieder alles weggenommen. Und er muss jetzt wieder bei Null anfangen. Gut, dann haben wir das ein bisschen... Ich muss nochmal schauen in dem Fall. Auch wenn ich ihn nicht so super toll gefunden habe. Jetzt eine kleine Vorschau. Was werden wir nächstes Mal für einen Film zusammen besprechen? Tja. Können wir jetzt da gerade mal überlegen, was da startet. Der Sherlock Holmes wird starten. Dann Claire with a Chance of Meatballs, ein neues 3D-Film. 3D-Zeichentrickfilm. Up in the Air wird sicher ein Thema sein. Ich würde sagen, Sherlock Holmes und Sherlock. Up in the Air. Da haben wir einen Knallbumm-Film und ein bisschen etwas fürs Herz und Seele. In dem Fall, danke für deine und Zuhörerzeit, dass wir die euch können klauen. Das war's gesehen und gute Nacht. Und schaut weiter Filme und geht auf www.outnow.ch für alle eure Filmnews, Reviews und so weiter. Cineman, habe ich gehört, existiert nicht mehr. Ja, das ist Cinnamon. Cinnamon? Was ist das?